Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Heute Nacht mit knapp 2 Stunden Musik aus dem Frühwerk Edgar Winters. Entrance heißt sein erstes Soloalbum aus dem Jahr 1970 und so heißt auch die heutige Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Am Mikrofon ist noch bis 3 Uhr Michael Frank. Shows the way that Das war ein Track von Edgar Winters Debütalbum. Es heißt Entrance und erschien im Jahr 1970. Zu hören war A Different Game, komponiert von Edgar Winter und seinem Gitarren- und Bluesbruder Johnny. Edgar Winter war 23 Jahre alt, als er die Platte mit Studiomusikern in New York einspielte. Er selber sang und spielte Saxophon und Keyboards. Das Debütalbum von Edgar Winter ist mit seiner speziellen Mischung aus Gospel, Jazz, Blues, Pop und Klassik-Elementen etwas Besonderes. Keine andere Band, die damals an Fusionen von Jazz und Rock arbeitete, klang so wie Edgar Winter und Co. auf diesem Album, und auch in Edgar Winters eigenem Werk findet sich keine Platte, die ähnlich wie das Debütalbum klingt. Als die Platte 1970 erschien, gab es viel positive Resonanz in der Presse. Die New York Times zum Beispiel äußerte sich begeistert, und ich kann mich an damalige Jazz-Sendungen im Südwestfunk erinnern, in denen Entrance über den grünen Klee gelobt und ausgiebig vorgestellt wurde. Genauso gut konnte man damals Musik von dieser Platte auch beim Popshop auf einer anderen Welle des Südwestfunks hören. Querbeet sozusagen. Richtig bekannt wurde Edgar Winter später mit zwei Hitsingles, Frankenstein und Freeride, nur 2-3 Jahre nach dem Debütalbum, musikalisch aber Lichtjahre davon entfernt. Trotzdem hat auch das Album Entrance bis heute seine Wirkung, zum Beispiel auch bei Musikern, die mit ganz anderer Musik erfolgreich wurden. Celebrity Tweet heißt eines der neuen Kommunikationsmedien im Internet. Darin schrieb Sebastian Berg, der ehemalige Sänger der Hardrocker Skid Row, vor 3 Wochen, dass er gerade A Different Game von Edgar Winter höre. Und Sebastian Berg bedankt sich noch herzlich bei einem gewissen Carl Anderson dafür, dass er ihn auf das Edgar Winter Album Entrance aufmerksam gemacht hat. Entrance heißt auch diese Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk, und mehr von diesem Debütalbum von Edgar Winter später. Time. Oh, yeah. people who went on to find their head. Now they say that there is humor in misfortune. No, I wonder if they'll laugh when I am dead. Why am I fighting to live if I'm just living to fight? Why am I trying to see when there ain't nothing in sight? Why am I trying to give when no one gives me a try? Why am I dying to live if I'm just living to die? Das waren zwei weitere Facetten von Edgar Winters Musikalität. Zwei Tracks, die er mit einer Kapelle spielte, die Edgar Winters White Trash heißt. Vermutlich eine Anspielung nicht nur auf seinen Albinismus. Die beiden Tracks stammen von der Live-Doppel-LP Roadwork und von der Studioplatte, die genauso heißt wie die Band Edgar Winters White Trash. Vom Live-Album gab es einen Song von Stevie Wonder und seiner damaligen Frau Sarita Wright, Do Yourself a Favor. Der Song war im April 71 gerade erst auf der Stevie Wonder LP Where I'm Coming From erschienen. Noch im selben Jahr tauchte er im Repertoire von Edgar Winters White Trash auf. Das Live-Album Roadwork wurde bei 3 Gigs in New York und Los Angeles aufgenommen Ende 1971. Veröffentlicht wurde es 1972. Die Ballade nach der Live-Nummer wurde von Edgar Winter selber komponiert, Dying to Live. Der Text formuliert in den ersten beiden Strophen Ratlosigkeit, Verzweiflung und Lebensüberdruss, doch gegen Ende wandeln sich die Fragen nach dem Warum in Hoffnung und Lebenswillen. Dying to Live erschien 1971 auf Edgar Winters zweiter eigenen LP im Jahr nach dem Debüt Entrance. 1994 tauchte der Refrain von Dying to Live einige Tonschritte höher transponiert in einem Gangster-Rap-Titel von Tupac and the Notorious B.I.G. auf. Dieser Titel wurde aber erst 2003 nach dem Tod der beiden Rapper veröffentlicht. Running from the Police bzw. Running Dying to Live heißt die Hip-Hop-Nummer mit Edgar Winter-Refrain. Um das musikalische Frühwerk von Edgar Winter geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk noch bis 3 Uhr. Hier sind zwei Tracks von Seite 2 der LP Jasmine Night Dreams. Diese Platte erschien 1975, Edgar Winter war damals 30 Jahre alt. Ganz leise fängt das erste Stück von dieser Platte an. Etwas Kontrastprogramm, Marke Edgar Winter war das gerade. Zu hören waren zwei Tracks, die genau so direkt nacheinander auf die zweite Seite von Edgar Winters Solo-LP Jasmine Night Dreams gepresst wurden. Die Platte erschien 1975. Die beiden LPs davor, They Only Come Out at Night und Shock Treatment, waren deutlich chartsorientierter angelegt gewesen. Auf Jasmine Night Dreams kam wieder etwas Jazz ins Spiel, wie bei der Nummer gerade. All Out heißt sie, und etwas von klassischer oder sogenannter E-Musik schimmerte auch noch durch die Klavierläufe von Edgar Winter. Der erste Song, der vor All Out, heißt Out of Control, und da waren deutlich Hendrix-inspirierte Klänge mit dabei. Beide Tracks kamen, wie gesagt, vom Album Jasmine Night Dreams aus dem Jahr 1975. Edgar Winter wurde am 28. Dezember 1946 in Beaumont, Texas, geboren. Seine Eltern waren beide musikalisch, sein Vater hatte in seiner Jugend in einer Swingband Saxophon, Banjo und Gitarre gespielt. Seine Mutter konnte Klavier spielen, und eine seiner ersten musikalischen Erinnerungen ist, dass er manchmal auf ihren Knien saß, ganz nah an den Tasten, während sie spielte. Die Klänge aus dem Klavier hinterließen bleibenden Eindruck. Edgar erhielt Klavierunterricht, beschränkte sich aber nicht auf dieses Instrument, er spielte auch Ukulele und er sang. Sein knapp drei Jahre älterer Bruder Johnny ist bekanntlich auch sehr musikalisch. Beide machten also auch zusammen Musik. Edgar und Johnny waren so zwischen 10 und 13 Jahre alt. Da hatten sie Songs von den Everly Brothers und Buddy Holly im Repertoire. Sie gewannen damals einen Wettbewerb als Duo und kamen sogar ins örtliche Fernsehen. Eine weitere Seite von Edgars Talent entwickelte sich durch das Chorsingen in der Kirche, seit er 7, 8 Jahre alt war. Die Gospel-Elemente in seiner Musik beruhen also auf eigenen aktiven Erfahrungen mit dieser Musik. Einer seiner ersten musikalischen Helden war dann Ray Charles. Etwa mit 16 begann sich Edgar dann für Jazz-Saxophonisten wie Cannonball Adderley, John Coltrane und Charlie Parker zu interessieren und lernte Altsaxophon spielen. Irgendwann lernte er auch noch das Schlagzeug zu spielen. Hier ist nochmal etwas Kontrastprogramm à la Edgar Winter mit Musik aus den Jahren 1970 bis 1972. Thank you. Thank you. so strong. Alone together, we come and go. But where we're going, I don't know. You got to jump and shout. Um Edgar Winter und sein musikalisches Frühwerk geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das war gerade eine Trilogie mit Musik aus den Jahren 1970 bis 1972. Los ging's mit einem Track vom Debütalbum Edgar Winters, Peace Pipe heißt die Nummer. Danach gab's einen Ausflug in Richtung Country Rock à la Birds vom 72er Album They Only Come Out at Night und zum Schluss gab's die Eröffnungsnummer der LP Edgar Winters White Trash. Give It Everything You Got heißt die Nummer. Die LP erschien 1971 und war ein deutlicher Richtungswechsel. Die eher subtilen Rhythmen und Arrangements des Debüts Entrance waren Vergangenheit, knalliger Soul, Gospel-Funk mit Inspiration von Sly and the Family Stone und anderen Mitbewerbern stand jetzt auf dem Programm. Edgar Winters Karriere begann in Tandem mit seinem älteren Bruder Johnny. Eine erste gemeinsame Single machten sie, als Johnny Winter 15 und Edgar 12 Jahre alt war. In Bands wie Johnny and the Jammers spielte Edgar Klavier, später auch Saxophon. Als Johnny Winter seinen lukrativen Plattenvertrag mit Columbia abgeschlossen hatte, zog es auch Edgar Winter nach New York. Im zweiten Teil seiner Auftritte holte Johnny Winter seinen Bruder für einige Nummern auf die Bühne, nachzuhören auf vor einigen Jahren erschienenen Mitschnitten vom Woodstock Festival 69 und von einem Konzert 1970 in der Londoner Royal Albert Hall. Hier sind zwei andere musikalische Begegnungen der beiden Brüder. Bei der ersten spielt Johnny Winter die Slide-Gitarre. Yeah. Das waren zwei Aufnahmen von Johnny und Edgar Winter aus dem Jahr 1975. Die erste Nummer heißt Shuffle Low und featured Johnny Winter an der Slide-Gitarre. Die Nummer erschien auf Edgar Winters Soloalbum Jasmine Night Dreams. Im selben Jahr gaben Johnny und Edgar Winter mit ihren damaligen Bands Konzerte, gemeinsam. Johnny bestritt den ersten Teil des Konzerts, Edgar und seine Band spielten als Headliner den zweiten Set und zum Schluss traten beide Bands gemeinsam auf mit zwei Schlagzeugern und drei Gitarristen. Das Repertoire des dritten Sets bestand fast ausschließlich aus Coverversionen von Soul-, Blues- und Rock'n'Roll-Songs, die die beiden Brüder früher gemeinsam in diversen Jugendbands gespielt hatten. 1976 erschien das Live-Album Together, das diese Nostalgiereise dokumentierte. Zu hören war daraus Harlem Shuffle im Original von Bob and Earl. Zum Schluss der ersten Soundcheck-Stunde mit Musik von Edgar Winter und Co. gibt's noch die einzige Nummer 1-Single von Edgar Winter, Frankenstein, ein Hit aus dem Jahr 1973.